Habe das große Vergnügen und die Ehre, einen ganz wunderbaren Gastsprecher heute ankündigen zu dürfen. Und zwar einer, der wirklich auf ein reiches christliches Leben zurückblicken kann. 4 Jahrzehnte, fast 5 Jahrzehnte Christ sein. Und ich denke mir, viele von denen, die vielleicht erst kurz im Glauben sind, werden sich fragen, ja, wie funktioniert das wirklich über 4 Jahrzehnte? Wie soll das funktionieren, über 50 Jahre lang Christ zu sein? Und ich denke, wir werden heute ganz wunderbar etwas hören darüber. Der Mann, der sprechen wird, ist schon seit 35 Jahren jetzt in Österreich, hat hier sehr viel gewirkt im Königreich Gottes, denke ich. Eine ganz wunderbare Arbeit geleistet bei Operation Mobilisation, OM, eine Jugendorganisation, eine evangelistische. Er hat eine christliche Buchhandlung aufgebaut. Darüber sind sicherlich einige schon indirekt mit ihm in Kontakt gekommen, am Getreidemarkt und auch das Lesecafé, das es dort gibt, das Readers. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Gott hat ihm sicherlich ein ganz wunderbares Wort für uns heute mitgegeben. Wir freuen uns, heute den Johan van Dam hier begrüßen zu dürfen und von ihm zu hören. Thank you. You clap before I said anything. That's risky, I can tell you. Also, danke, ihr habt schon geklatscht, bevor ich noch etwas gesagt habe, und das ist eigentlich riskant. At this moment, after the introduction, I should show you my wings. Also, jetzt nach diesem Augenblick der Einleitung sollte ich euch meine Flügel zeigen. I'm just a normal person. Nein, also ich bin nur ein ganz normaler Mensch. And that is so good. Und das ist so gut. When you are so not in your home church and you get no specific subject to talk about, that is a privilege. You can say something where you are involved with yourself. Also, wenn du nicht in deiner Heimatgemeinde bist und auch nicht ein bestimmtes Thema vorgegeben hast, über das du sprechen sollst, dann kannst du einfach Dinge sagen, mit denen du wirklich sehr, in die du sehr involviert bist. Das ist so gut. I have been thinking about it. What is the real Christian life? So many people expect that to be a life with a feeling just on cloud 7 all the time. Also, and if you stay all the time there, you're really living the victory life. Also ich habe mich gefragt, was das wirklich bedeutet, ein christliches Leben zu führen. Und viele Menschen erwarten sich ja, wenn man Christ ist, dass man da oben ist, auf der Wolke, auf der rosaroten Wolke schwebt. Und dann, wenn man dort oben bleibt, dann ist man wirklich Christ. And if you, oh, good, good, good. If you read in 2 Corinthians chapter 11, blättert einmal zu 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 24, und zwar im Vers 24. There you read about Paul. 5 times he received from the Jews 39 lashes. 39, that's quite a bit. Da liest man also, dass der Paulus 5-mal 40 Schläge erhalten hat von den Juden. 3 times I was beaten with rods. That doesn't sound very good either. Und dann steht da, 3-mal ist er mit Ruten geschlagen worden. Das klingt auch nicht sehr angenehm. Once I was stoned. Und einmal wurde ich gesteinigt. 3 times I was shipwrecked. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. A night and a day I have spent in the deep. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. I have been on frequent journeys and dangers from rivers. Oft auf Reisen in Gefahren von Flüssen. Dangers from robbers. In Gefahren von Räubern. Dangers from my countrymen. In Gefahren von meinem Volk. Dangers from the Gentiles. In Gefahren von den Nationen. Dangers in the city. In Gefahren in der Stadt. Dangers in the wilderness. In Gefahren in der Wüste. Dangers on the sea. In Gefahren auf dem Meer. Dangers among false brethren. In Gefahren unter falschen Brüdern. I've been in labor and hardship through many sleepless nights and hunger and thirst, often without food. In Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. In cold and ex- exposure. Ja, in Kälte apart und Böse. From such external things, there is the daily pressure upon me of concern for the churches. Außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Life in fullness. Das Leben in der Fülle. And he got it. Und er hat wirklich alle, er hat das bekommen. Certainly a fullness of that what we call so blessings. Also sicherlich eine Fülle von dem, was wir nicht Segen nennen. What we call oder was wir Segen nennen. And a fullness of situations where he experienced God and his help and him carrying through. Und sicherlich eine Fülle von Situationen, wo er Gott erlebt hat und wo er die Hilfe Gottes erfahren hat, wie er ihn durchgetragen hat. To have the experience of being carried through being stoned. Also zum Beispiel die Erfahrung zu machen, durchgetragen zu werden, wenn man gesteinigt wird. That's quite an experience. Das ist eine, schon eine ziemliche Erfahrung. Or when you get shipwrecked, it's also an exciting time. Oder wenn man zum Beispiel Schiffbruch erleidet, das ist auch eine ganz aufregende, spannende Zeit. And just in the middle of this, und in der Mitte von diesem, God, Gott vertrauend. I think also he had a life in fullness. Ich glaube also schon, dass er das Leben in Fülle erlebt hat. You know, some time ago I was reading in my Bible and I thought, God is cheating. Ich habe mal in meiner Bibel jetzt gelesen und da habe ich mir gedacht, aha, Gott schummelt sozusagen. I was reading in Exodus. Ich habe gelesen im zweiten Buch Mose. And there I read an interesting thing. Und da habe ich was ganz Interessantes gelesen. In Exodus chapter 5. Und zwar im zweiten Mose 5. Verse 3, Vers 3. Then they said, the God of the Hebrews has met us. Please, let us go 3 days on a 3 days journey into the wilderness that we may sacrifice the Lord our God. Und sie sagten, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Lass uns doch 3 Tage reisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern. And this sentence you find different times in this story and then you read also God told them that. Und diesen Satz findet man immer wiederum in dieser Geschichte und zwar auf unterschiedliche Weise und dann heißt es, dass Gott ihnen gesagt hat. And one verse before he said, let my people go in 5 chapter 5 verse 1. Let my people go that they may celebrate a feast to me in the wilderness. Und im Vers 1 lesen wir dann, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. What happened after 3 days? Was this a symbolic number? Going 3 days into the desert? Was passierte nach diesen 3 Tagen? War das nur symbolisch? Was ist da passiert? And I had a funny feeling in my stomach, God is not telling the truth. Und ich hatte so irgendwie das seltsame Gefühl in meinem Magen, Gott erzählt hier nicht die Wahrheit. I read on, being a bit concerned about the 3 days. Ich habe dann da weitergelesen und habe mir da ein paar Gedanken gemacht in Bezug auf diese 3 Tage. And I came to chapter 15. Und ich bin dann gekommen zum Kapitel 15. And I was very amazed that I found my 3 days again. Und war dann sehr erstaunt darüber, dass da nochmals diese 3 Tage aufschienen. Chapter 15, verse 22. And there you read what happened after 3 days. Und zwar im Vers 22 im Kapitel 15. Da liest man, was dann nach diesen 3 Tagen geschah. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Sur, and they went 3 days in the wilderness. I thought, man, here are my 3 days. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste. Da sind sie wieder, meine 3 Tage. And then we read and found no water. Und dann lesen wir weiter und sie fanden kein Wasser. Now that's a celebration. Nun, das ist eine Feier. They should go 3 days and celebrate. Sie sollten 3 Tage in die Wüste ziehen und dort feiern. And here we read in fact a very sad story. Und hier lesen wir eigentlich von einer sehr traurigen Geschichte. Because God led them into a situation where they could have experienced him in a beautiful way. Weil Gott hat sie in eine Situation hineingeführt, wo sie ihn auf ganz wunderbare Weise erfahren hätten können. And here they got all mad with Moses and with God. They wanted back. Und hier wurden sie alle zornig mit Mose und auch mit Gott und sie wollten wieder zurückgehen. And there where God had planned to be a celebration, 3 days and then a celebration. Und dort hatte Gott geplant, eine Feier zu machen, und zwar 3 Tage und dann wiederum die Feier. It was a very, very sad story. Aber es war eine sehr traurige Geschichte. And I could imagine if that story would have gone differently and they would have trusted God. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Geschichte, wenn sie anders verlaufen wäre, Gott vertraut worden wäre. And they would have gone through it and would believed God. At the end they would tell their children, you know, und, about God, what he did. Und sie hätten, wenn sie da hindurchgegangen wären, Gott gepriesen und sie hätten es auch ihren Kindern erzählt und hätten gesagt, wisst ihr, was Gott da gemacht hat? It would have been the most beautiful thing. Es wäre die allerschönste Sache gewesen. It would have been the climax of their lives. Es wäre der Höhepunkt ihres Lebens gewesen. And it was one of the deepest points you could think of. Aber es war einer der tiefsten Punkte, die sie erreichen konnten. Hey Israel, you want to live in fullness? Hey Israel, ihr wollt in Fülle leben? Believe God in a situation like this. Dann fleht zu Gott in solch einer Situation. And all of you are so far full with difficulties in life. Und one alle, here, one there, with the alle, children, alle with the grandmother, etc. Alle von uns, wir sind in solchen vielen Schwierigkeiten in unserem Leben, einer da, der andere dort, mit Kindern, mit der Familie. You know that those things are your chance to believe God and to experience God as a real God, as a great God. Oops. You know, those things, I gladly say this again. Also diese Dinge, that this is your chance to experience God as a great God. Diese Dinge sind eure Chance, Gott als einen großen Gott zu erleben. As a real God. Als einen wahrhaftigen Gott. As one who just underlines, I am with you. Einer, der unterstreicht, ich bin bei euch. Life is livable. Das Leben ist lebenswert. Because you can live it with God. Weil ihr könnt es mit Gott leben. God's presence makes the difference. Die Gegenwart Gottes macht den Unterschied aus. And the presence of God is not there, though I was thrilled in bits and pieces at the worship. Und die Gegenwart Gottes war da, wie ich hier bei der Anbetung so zugehört habe. I was inwardly deeply moved. Ich war in mir drinnen ganz tief berührt. But you know, God's presence is at home. Aber die Gottes Gegenwart ist da. With your kids. Sie ist zu Hause bei euren Kindern. Who are on the wrong way. Auch wenn sie die falsche Richtung einschlagen. At your job where it is so difficult. Oder bei eurer Arbeit, auch wenn sie schwierig ist. Isn't that something? Living in His presence with God. Ist denn das nicht etwas Besonderes, in Gottes Gegenwart zu leben? Many times I thought the evangelical answer is to find out if somebody is a Christian, then you must ask, do you know if your sins are forgiven? Und sehr oft habe ich mir gedacht, die evangelikale Sicht ist die, dass man herausfinden muss, ob jemand ein Christ ist. Und dann fragt man ihn, weißt du eigentlich, dass dir die Sünden vergeben sind? And if he says yes, und wenn er dann ja sagt, then everything is okay. Dann ist alles in Ordnung. Now, in case he says no, aber für den Fall, dass er nein sagt, you sit next to him, dann setzt du dich neben ihn, and you don't go before he says yes. Und du gehst nicht weg, ehe er sagt ja. But this is just a sad story. Aber das ist einfach nur eine traurige Geschichte. Because this thing of forgiving sin is not the center of Christianity. Weil diese Sache mit der Vergebung der Sünden ist nicht im Zentrum des Christseins. You know, it is very important. Ihr wisst, das ist ganz wichtig. But it is, you need forgiveness so that God can be very, very close to you. Und ihr braucht die Vergebung, so dass Gott euch sehr, sehr nahe sein kann. And the real mark of a Christian is wirkliche, not being forgiven, it is the being close to God. Aber das wirkliche Kennzeichen eines wahren Christen ist es nicht, dass ihm vergeben ist, sondern dass er Gott nahe ist. You know, you have understood. Forgiveness is very important. Also habt ihr das verstanden? Die Vergebung ist sehr wichtig. But it isn't being forgiven so that you can live very, very close with God. Aber uns ist vergeben, damit wir sehr nahe bei Gott leben können. In Psalm 23, I read a very similar thing. Im Psalm 23 habe ich etwas sehr Ähnliches gelesen. As here in the desert. So wie es hier in der Wüste, wie hier die Wüste besprochen wird. And we all know the Psalm, the Lord is my shepherd. Und wir kennen alle diesen Psalm, der Herr ist mein Hirte. About the green pastures. Über die grünen Auen. About the fresh water. Über das frische Wasser. God, that sounds very good. I'm prepared. Here am I. Lead me. Das klingt wirklich sehr gut, Gott. Ich bin dafür vorbereitet jetzt. But if you read then a little bit further. Aber wenn ihr dann ein Stückchen weiterliest. That is it. And when I go through the valley of darkness, da heißt es dann, wenn ich durch das Tal der Todesschatten gehe, hey, God, how can that be? Hallo, Gott, wie kann das nur möglich sein? You are leading me on the green pastures. Du führst mich doch zur grünen Weide. That here is not terribly green. Aber das hier ist nicht grün jetzt. That looks differently. Das schaut jetzt anders aus. This is what I don't want. Also das ist es, was man nicht will. You know what is in that sentence also written? If I go through this valley of darkness. Aber in diesem selben Satz heißt es eben auch, wenn ich durch diese Finsternis gehe, then I will be there. Dann werde ich dort sein. His presence is there. Seine Gegenwart ist dann dort. What is the fullness of life? Was ist denn die Fülle des Lebens? That is his presence. Das ist seine Gegenwart. His presence at a time of worship. Seine Gegenwart in einer Zeit der Anbetung. And his presence in life when it is tough. Und seine Gegenwart im Leben, wenn es Schwierigkeiten gibt. To learn to cast your worries and fears on God. Deine Ängste und Sorgen auf Gott zu werfen. Not that you can possibly forget them. Nicht, dass du sie vielleicht auch vergessen kannst. But it is written there because I will care for you. Sondern es heißt dann dort geschrieben steht, sondern ich werde für dich sorgen. This caring of God in your life. Dieses sich Sorgen Gottes in deinem Leben. You want to experience God? Du möchtest Gott erfahren? Put your worries and cares on him. Dann wirf deine Sorgen und deine Furcht auf ihn. Would you like to know a thing where you could experience God in the most beautiful way you can think of? Möchtet ihr Gott auf die wunderbarste Weise kennenlernen? That what keeps you awake at night. Nämlich das, was dich in der Nacht wach hält. Bring that to God. Bring das vor Gott. And you will experience him. Und du wirst ihn erleben. When I went to Bible school, als ich in die Bibelschule ging, I did a crazy thing. Habe ich was Verrücktes gemacht. At the first day, am ersten Tag, I gave my money away, all my money I had. Habe ich mein ganzes Geld weggegeben, alles Geld. To different students in the school. Und zwar verschiedenen Studierenden in dieser Schule. And when I look back, and even at the school, wenn ich jetzt zurückblicke, auch auf die Schule, the most beautiful thing at school, das Allerschönste bei dieser Schule, was experiencing God, how he helped me out, war es, Gott zu erfahren, so wie er mir da half. I have been in many crises. Ich habe viele Krisen erlebt. But I read my Bible differently. Aber ich habe meine Bibel unterschiedlich gelesen. There was sitting a guy who needed God very badly on those benches. Da gab es einen Mann, der Gott wirklich sehr dringend brauchte. Er saß dort. My heart was going out for God because he had to help me. Und mein Herz sehnte sich nach Gott. Er musste mir helfen. Many people are so used to worrying. Viele Leute, die sorgen sich so sehr, die sind es so gewöhnt, sich zu sorgen. That they manage to separate things very well. Japan. They managed to separate things very also, well. Dass sie die Dinge ganz gut so managen können. Study the Bible. Also die Bibel studieren. And there the worry. Und da ist das mit den Sorgen. And instead of just sitting hungry behind that Bible, looking for the mighty God and wanting to come him closer. Und anstelle sich jetzt dahinter die Bibel zu setzen und nach dem allmächtigen Gott Ausschau zu halten und ihm näher zu kommen. This part carries on and that part carries on and somehow it doesn't work. Und da geht eben die eine Seite geht weiter und auch die andere Seite, aber irgendwie geht das nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Make certain that your life is one life you have, one life what should live in victory with this great God. Seid euch sicher, dass ihr ein Leben habt und dass dieses eine Leben im Sieg mit Gott gelebt wird, siegreich gelebt wird. You know, if somebody would ask, hey, Johann, have you really lived? Also viele fragen zum Beispiel, du, Johann, hast du wirklich gelebt? You know, I can tell wholeheartedly, yes. Also ich kann euch sagen von ganzem Herzen, ja. That had to do with my attitude in difficult situations. Und das hatte mit meiner Einstellung zu tun in verschiedensten Situationen. Life has been tough. Das Leben war hart. Many times. Sehr oft. I lost a child in India. Ich habe ein Kind in Indien verloren. I have lived many times without. Ich habe sehr oft ohne Geld gelebt. It has happened that my cupboard was always empty. Es ist geschehen, dass meine Kasse ganz leer war. By the way, at that day when the cupboard was empty, the doorbell rang. Aber zu dem Zeitpunkt, wie ich kein Geld hatte, da hat es an der Tür geklingelt. And half a pig was standing in front of our door, standing laying. Und ein halbes Schwein lag vor unserer Tür. Also. We did not have even potatoes. Also wir hatten nicht einmal Kartoffeln. But the gas was still on. Aber das Gas funktionierte noch. And so we had a good time laughing at laughing and enjoying the pig. Also so hatten wir eine wunderbare Zeit und wir genossen dieses Schwein. It was a climax. Es war ein Höhepunkt. It was a festival. Es war ein Fest. Life filled with festivals. Das Leben gefüllt mit Festlichkeiten. 3 days in the wilderness. 3 Tage in der Wüste. Why in the world did God lead Israel into the wilderness? Warum wohl hat Gott Israel in die Wüste geführt? If you lead a nation into the wilderness, you know this thing must go wrong. Wenn du eine ganze Nation in die Wüste führst, dann weißt du, dass das nicht funktioniert. And the whole nation knew this thing cannot function. Und die ganze Nation wusste es, das kann nicht funktionieren. And you know, God takes people. Also Gott nimmt Menschen and brings them to the limits. Und bringt sie to the limits. An ihre Limits, an ihre Grenzen. And at those limits, you can all start worrying or believe God. Und an diesen Grenzen kannst du dann anfangen, dir Sorgen zu machen oder Gott zu vertrauen. Or you make a deep thing of it or a high one. Du kannst entweder hinuntergehen, ganz tief, oder du kannst hinaufgehen. And I wish you, und ich wünsche euch, the courage, den Mut, to go the different road, the high one. Die andere Straße zu nehmen, nämlich die, die hinaufführt. And you say, I think that is very difficult. I don't have the faith. Und du sagst vielleicht, nun, das ist aber sehr schwierig. Ich habe diesen Glauben nicht. You know that prayer meetings are in many cases the smallest meetings there are. Also wisst ihr, dass die Gebetstreffen oft die kleinsten Treffen sind. Show your nose a little bit more. So, at those prayer meetings. Lass dich mehr anschauen bei solchen Gebetstreffen. If you want to believe God, take time in prayer. Wenn du Gott glauben möchtest, vertrauen möchtest, dann nimm dir die Zeit im Gebet. And if you take time in prayer, somehow God gives you faith. Und wenn du dir diese Zeit im Gebet nimmst, gib dir Gott auf irgendeine Weise Glauben. God gives you that what you need in the difficulties. Gott gibt dir das, was du brauchst in den Schwierigkeiten. But just don't give up on it. Aber gib einfach nicht auf darin. If you give up on it and only go the worrying road, that's all you experience. Wenn du aufgibst und nur diesen Weg da unten nimmst, dann wird das alles sein, was du erfahren wirst. But if you go the expecting road, aber wenn du, your heart expects, wenn du die Straße nimmst, die dein Herz, nachdem dein Herz sich sehnt oder das erwartet, where you stretch out, wo du dich ausstreckst, where you want something, wo du etwas möchtest, that's good. Das ist gut. One thing also, don't forget to pray. Also vergesst nicht zu beten. Another thing is, I mentioned you reading in the Bible. Eine andere Sache, die ich schon erwähnt habe, ist, dass man in der Bibel liest. With what hunger and attitude you read in that book. Und mit welcher Einstellung und mit welchem Hunger man liest in diesem Buch. The end of this week, at Saturday, I go on vacation. Am Ende, I think at least. Am Ende dieser Woche werde ich am Samstag auf Urlaub fahren. Ich denke zumindest, dass das so sein wird. You know what I do? Wisst ihr, was ich da mache? I have very fixed with two goals there. Ich habe da zwei Ziele mir gesetzt. I want to rest as much as I can and enjoy life. Ich möchte mich so viel wie nur möglich ausruhen und das Leben genießen. And I want to come God closer. Und ich möchte Gott näher kommen. But that coming God closer is for me a very important part, just as important as just being relaxed as much as I can. Und diese Sache, Gott näher zu kommen, ist für mich sehr, sehr wichtig und mindestens so wichtig wie sich entspannen zu können. I have already different books prepared. Ich habe mir schon verschiedene Bücher vorbereitet. My Bible is ready. Die Bibel, sie liegt bereit. At our vacation, we pray more than ever. Und in den Ferien beten wir, meine Frau und ich, mehr als jemals. There are many places you can eat. Es gibt viele Orte, wo man dann essen gehen kann. But there is one place where you have to go very far through Schilf. Da gibt's aber einen Ort, wo man sehr sehr weit gehen muss, und zwar durch ein Schilfmeer gehen muss. Reed, perhaps you might call it. And I always eat there. This is our decision. Und ich esse immer dort. Das ist unsere Entscheidung. Because there is a road for prayer. Weil da gibt es einen Gebetsweg. It is beautiful. Und das ist schön. Not always easy. Nicht immer einfach. Because prayer is a battle. Weil Gebet ist eine Schlacht. But it is so good, it is so good, it is so good. Aber es ist so gut, es ist so wunderbar. Life needs miracles. Das Leben braucht Wunder. And if you need miracles, then you better go to God. Und wenn du Wunder brauchst, dann ist es besser, zu Gott zu gehen. The sentence after Paul mentioning how tough it all was, he speaks about his weakness. In den Sätzen, die nach der Passage kommen, wo Paulus von seinen Schwachheiten spricht, von seinem Leid spricht, kommt die Erwähnung seiner Schwachheiten. God has chosen this road through the desert. Gott hat diese Straße durch die Wüste ausgewählt, to show their weaknesses, um ihre Schwächen aufzuzeigen, so that their strength would be God's strength. So dass ihre Stärke die Stärke Gottes sei. And if you are then in the wilderness, und wenn du da bist in dieser Wüste, you'll be amazed. Dann wirst du erstaunt sein. You know that in the wilderness, wisst ihr, in der Wüste, there is something what grows very well. Da gibt es etwas, was sehr schnell wächst. Miracles. Und zwar Wunder. In the desert grow miracles. In der Wüste gibt es Wunder. Da wachsen die Wunder. Okay. I enjoy thoroughly. I was thrilled in bits and pieces when I was standing there at the corner. Also ich habe das sehr at the worship time. Ich habe das sehr genossen, wie ich da am Eck stand während der Lobpreiszeit. But without those difficulties in life, my life would have been much, much lower. Aber ohne diese Schwierigkeiten in meinem Leben wäre mein Leben ganz anders weiter unten verlaufen. The most valuable time in life for me. Die allerkostbarste Zeit im Leben für mich. I think it was during the years I was a military. I was a military in the army. Also glaube ich, war die Zeit, wo ich in der Armee war. I thought it was very tough there. Ich habe mir gedacht, das ist aber wirklich schwierig, das ist sehr hart. To be a Christian. Ein Christ zu sein. To win the others to Jesus. Die anderen für Jesus zu gewinnen. And many times I was at the toilet. Und sehr oft war ich dort am WC. To pray. Um zu beten. That was my chance to be on my own. Das war meine Möglichkeit, alleine zu sein. But it was the most deep and beautiful time of my life. Aber das war die allertiefste und die allerschönste Zeit meines Lebens. Learn to live. Lernt es zu leben. Learn to go with your difficulties to the Lord. Und lernt es mit euren Schwierigkeiten zu gehen und accept God's fullness. Und akzeptiert die Fülle Gottes. He is leading through the desert. Er führt uns durch die Wüste. And carrying us through. Und er trägt uns dadurch. Shall we pray? Sollen wir beten? Father, I pray now especially for the ones. Vater, ich bete nun ganz besonders für diejenigen, who are worried, die Sorgen haben, who find life very dry, die das Leben sehr trocken finden, and have very much in turmoil, und die sehr viele Schwierigkeiten erleben. And I pray, Lord, und ich bete, Herr, that you will open their hearts, dass du deren Herzen öffnen mögest, that they can see your presence, so dass sie deine Gegenwart sehen können, and that they can live again, und dass sie wiederum zum Leben finden. Your presence, Lord, deine Gegenwart, Herr, is the most precious what we have on this world. Ist das Allerkostbarste, was wir hier auf Erden haben. Your presence in worship. Deine Gegenwart in der Anbetung. And your presence in difficulties. Und deine Gegenwart in Schwierigkeiten. And you are certainly there. Und du bist sicherlich da. Thank you. Danke. You are good. Danke, du bist gut. In your arms we can live. In deinen Armen können wir leben. Thank you for your fullness. Danke für deine Fülle. Amen. Amen.